Van Goghs Schweigen. Kriminalhörspiel von Christoph Prochnow. Herr Kommissar Joubert? Der bin ich. Treten Sie näher, Madame. Mein Name ist Jo van Gogh Bonger. Ich bin die Witwe des Kunsthändlers Theo van Gogh, dem Bruder des Malers Vincent van Gogh. Angenehm. Was kann ich für Sie tun, Madame? Ich habe einen Brief erhalten. Einen anonymen Brief. Darin wird ein gewisser René Secretan beschuldigt, meinen Schwager vor 7 Jahren ermordet zu haben. Darf ich den Brief mal sehen? Bitte sehr. Bisher sind wir immer von einem Selbstmord ausgegangen. Kennen Sie diesen René Secretan? No. Sein Name ist auch in den vielen Briefen, die Vincent an meinen Mann geschrieben hat, nie aufgetaucht. Wollen Sie Anzeige erstatten? Ich weiß nicht recht. Vielleicht ist das alles nur eine Verleumdung. Oder ein böswilliger, übler Scherz? Ja, das ist durchaus möglich. Können Sie mir den Brief hier lassen? Wenn Sie möchten. Ja, wir können zwar nicht allen anonymen Hinweisen nachgehen, aber war Ihr Herr Schwager denn ein bekannter Maler? Zu seinen Lebzeiten nicht, aber neuerdings interessieren sich immer mehr Menschen für seine Bilder. Aha. Sie müssen meine Unkenntnis entschuldigen, Madame. Aber falls an dieser Sache irgendetwas dran sein sollte, dann werden Sie von uns hören. Das würde mich sehr erleichtern, Herr Kommissar. Van Gogh? Vincent van Gogh, der Maler? Du kennst ihn? Nur vom Hörensagen. Einige Bilder von ihm sind schon in mehreren Ausstellungen gezeigt worden. Mimi weiß sicher mehr. Schließlich verkehrt sie in diesen Kreisen. Es wäre mir lieb, wenn du sie auch mal für andere Dinge interessieren könntest. Ich gebe mir wirklich Mühe, Chef, aber Sie kennen doch Ihre Tochter. Ja, leider. Aber zu diesem Van Gogh. Ich habe die entsprechenden Polizeiakten bereits heraussuchen lassen und kurz durchgesehen. Ihrer Miene nach ist etwas dran an dieser anonymen Beschuldigung. Durchaus möglich. Sogar wahrscheinlich. Sie wollen der Sache nachgehen. Ich glaube, dass dies eine Aufgabe für dich wäre, Kuckel. Aha. Ja. Auf jeden Fall solltest du die notwendigen Nachforschungen in Auvers übernehmen. In Auvers-sur-Oise? Ja, der damalige Tatort. Aber schau dir vorher die Akten an und rede als erstes mit dem zuständigen Dorfgendarm. Rougemont hieß der, glaube ich, damals. Unsere Graphologen haben übrigens festgestellt, dass der anonyme Brief von einer Frau geschrieben wurde. Wahrscheinlich. Auch wenn sie ihre Handschrift offenbar verstellt hat. Eine Frau? Ja. Vermutlich zwischen 20 und 30 Jahre alt. Wollen Sie euch fahren? Ja, so rasch wie möglich. Ich werde mich inzwischen um die Dinge hier in Paris kümmern. Übrigens waren an den damaligen Ermittlungen auch 2 alte Kollegen von mir beteiligt. Der eine ist inzwischen verstorben. Mit dem anderen werde ich versuchen zu reden. Vielleicht erinnert er sich noch an einiges, was nicht in den Akten steht. Ja, es gab schon damals ein paar Ungereimtheiten und Merkwürdigkeiten. Was meinen Sie, Inspektor? Soweit ich mich erinnere, bezogen Sie sich vorrangig auf die Frage, ob es sich um einen verpfuschten Selbstmordversuch oder einen unglücklichen Unfall handelte. Eine Mordvariante wurde gar nicht erwogen? Ganz kurz. Warum? Weil der Schwerverletzte, der noch 2 Tage bei vollem Bewusstsein überlebte, sie selbst nachdrücklich ausschloss. Außerdem ging offenbar das ganze Dorf damals von einer Selbsttötung aus. Der Pfarrer verweigerte deshalb sogar den Leichenwagen. Können Sie sich noch an diese Ungereimtheiten erinnern? Nebelhaft. Genaueres müsste doch in den Akten stehen. Dort steht unter anderem, dass die Pistolenkugel aus einem für einen Selbstmord ziemlich ungewöhnlichen Einschusswinkel zwischen Bauch und Brust in den Körper eindrang und aus einer gewissen Entfernung abgefeuert worden sein muss. Zwei Befunde, die weder zu einem Suizidversuch noch zu einem selbstverursachten Unfall passen wollen, oder? Im Prinzip haben Sie recht. Allerdings hat der Betroffene auf entsprechende Nachfragen immer wieder beteuert, dass er selbst für seine tödliche Verletzung verantwortlich sei. Und niemand anderes beschuldigt werden sollte. Es ist doch merkwürdig, oder? Merkwürdig war vieles an diesem Fall. Aber da ein Mord ausgeschlossen werden konnte, wurden die Ermittlungen schließlich eingestellt. Ist Ihnen damals der Name René Secretan begegnet? Ich kann mich nicht mehr erinnern, Kommissar. Willst du für länger fort sein? Eigentlich ist nur ein Tagesausflug. 20 Meilen nordwestlich von Paris. Wenn du willst, dann komme ich jede Nacht zurückgeradelt. Okay. Natürlich will ich. Obwohl dein Vater das nicht gern sehen wird. Manchmal habe ich den Verdacht, dass er uns mit deinen auswärtigen Einsätzen absichtlich auseinanderbringen will. Kann schon sein. Aber das wird deinem alten Herrn nicht gelingen. Oder? Natürlich nicht. Hier, in diesem Weizenfeld soll es damals passiert sein. Warum sagen Sie soll? Weil später im Dorf auch Gerüchte über einen ganz anderen Tatort kursierten. So, und warum suchte man dann hier? Weil der Angeschossene selbst diese Stelle angegeben hatte. Obwohl es doch für einen Schwerverletzten nicht leicht gewesen sein dürfte, ohne fremde Hilfe und alleine von hier bis ins Dorf zurückzugelangen. Zum Beispiel diesen steilen Abhang hinauf. Das ist uns damals auch schon aufgefallen. Aber dieser Maler war ein ziemlich kräftiger Mann. Hat man denn damals hier irgendwelche Indizien oder Spuren gefunden? Ich glaube nicht. Und wie haben Sie sich das erklärt? Van Gogh hatte wohl behauptet, die Pistole und seine Malutensilien unterwegs, auf seinem Rückweg ins Dorf, irgendwo verloren oder weggeworfen zu haben. Ist denn später etwas davon wieder aufgetaucht? So viel ich weiß nicht. Deshalb kamen dann ja auch diese Gerüchte über den anderen Tatort auf. Die haben jedenfalls zwei Frauen unabhängig voneinander in Umlauf gebracht. Sie wollen es von ihren Vätern oder Großvätern gehört haben. Zwei Frauen. Aber beide nur vom Hörensagen. Und deshalb hat man es auch nicht so ernst genommen. Die eine war Louise Segal, die jetzt verheiratet Miss Liberge heißt und irgendwo in England lebt. Die zweite war die inzwischen verstorbene Madame Baez. Die wollte von ihrem Großvater erfahren haben, dass Van Gogh das Ravoux-Gasthaus damals nicht östlich zum Friedhof hin verlassen habe, sondern genau in die entgegengesetzte Richtung. Auf der Straße nach Pontoise? Von einem Weiler in Chaponval wollte der sogar Schüsse gehört haben. Womit kann ich Ihnen helfen, Herr Kommissar? Mit ein paar Auskünften, Monsieur Secretan. Ich sehe zwar, dass ich etwas ungelegen komme, aber das kommen wir ja fast immer. Ich bereite gerade meinen Umzug vor. Was sich in einem Junggesellenleben so alles ansammelt, das ist wirklich erstaunlich. Ach, dann darf man gratulieren. Sie wollen heiraten. Ja, leider. Ich muss. Aber es ist eine der besten Partien, die gegenwärtig hier in Paris zu haben sind. Die kann ich schlecht ausschlagen. Oh, dann will ich mich kurz fassen. Uns ist ein anonymer Brief zugespielt worden, in dem Sie des Mordes an dem Maler Vincent van Gogh beschuldigt werden. Ich? Jetzt muss ich mich erstmal setzen, Herr Kommissar. Überlegen Sie doch mal bitte, von wem eine derartige Beschuldigung stammen könnte. Aber das ist doch schon so lange her. 7 Jahre. Wissen Sie noch, was Sie vor 7 Jahren so alles angestellt haben? Wenn ich einen Mord begangen hätte, wüsste ich das auch noch nach 7 Jahren, ja. Aber ich habe keinen Mord begangen. Warum behauptet das dann jemand? Tja, was weiß ich? Der Brief ist anonym, sagten Sie? Vermutlich von einer Frau geschrieben. Auch das noch. Vielleicht will jemand Ihre Hochzeit verhindern oder zumindest hintertreiben? Eifersucht, meinen Sie? Oder weibliche Rache? Ich muss überlegen. Warten Sie. Da gibt es so viele Frauen, die einen Grund hätten? Wenn ich zynisch sein wollte, könnte ich Ihnen eine ganze Liste erstellen. Ja, vielleicht sollten Sie das tun. Nein, nein. Am ehesten würde ich das noch Genevieve zutrauen. Genevieve? Genevieve Marceau. Und welchen Grund hätte diese Dame? Ich muss gestehen, dass ich sie nicht sehr fair und feinfühlig behandelt habe, als das mit Odile ernst wurde. Würden Sie mir bitte die Adresse dieser Mademoiselle Marceau geben? Madame Marceau. Und deshalb ziemlich ungern. Sie verstehen, Herr Kommissar. Ich werde versuchen, möglichst diskret vorzugehen, Monsieur Secretan. Dafür wäre ich Ihnen wirklich dankbar, Herr Kommissar. Nun zur Vergangenheit. Sie sind diesem Maler Van Gogh aber vor 7 Jahren in Auvers-sur-Oise begegnet, oder? Ja, schon. Gelegentlich. Mein Vater besaß ein Sommerhaus bei Auvers. Dort haben wir oft unsere Ferien verbracht. Wer ist wir? Mein älterer Bruder Gaston und ich. Gaston war sogar mit diesem Maler befreundet. Und Sie? Was meinen Sie? Waren Sie auch mit diesem Maler befreundet? Das würde ich nicht gerade behaupten wollen. Wie würden Sie denn Ihr Verhältnis zu Monsieur Van Gogh beschreiben? Nun, ich habe ihn nicht ganz ernst nehmen können. Er war verrückt, jähzornig, schrullig. Hatte sich das halbe Ohr abgeschnitten. Kam wohl gerade aus einer Irrenanstalt. Außerdem war er versoffen und geil. Also, wenn ich mal ein paar Mädels aus Paris mitgebracht habe, ist er uns immer hinterhergestiegen. Ein richtiger Spanner. Ich habe ihn sogar einmal beim Masturbieren erwischt. Sie hätten aber keinen Grund gehabt, ihn umzubringen. Was denken Sie von mir, Herr Kommissar? Ich habe ihn geneckt, auch geärgert. Aber umbringen? Wozu und weshalb? Vielleicht nur aus Versehen? Ein unglückseliger Unfall, aus dem Ihnen heute jemand einen Strick drehen will. Auch das nicht, Herr Kommissar. Das mit dem Unfall. Aber ein paar Feinde habe ich mir schon angesammelt im Laufe der Zeit. Wissen Sie, Monsieur Secretan, wir von der Polizei sind etwas bürokratisch veranlagt. Also würde ich Sie bitten, mir doch eine kleine Liste von all den Personen zu erstellen, die einen Grund hätten, Sie derart in Verruf zu bringen. Besonders von den Damen. Wollen Sie lieber eine lange oder eine kurze Liste, Herr Kommissar? Wenn schon, eine vollständige. Sie können die wichtigsten Namen ja unterstreichen. Ach, übrigens, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich war zu dem Zeitpunkt, an dem dieser Maler damals ums Leben kam, gar nicht mehr in Auvers. Sondern? Im Ferienhaus unserer Familie, in der Normandie, bei Bayeux. Und von seinem Tod habe ich erst später erfahren, aus einer Pariser Zeitung, glaube ich. Kann jemand Ihren Aufenthalt in der Normandie bezeugen? Zumindest mein Bruder Gaston. Wir waren zusammen dort. Merci, Monsieur Secretan. Ah. Hier in dieser Dachkammer ist Vincent van Gogh also gestorben. Ui, Herr Kommissar. Mein Vater hatte sie ihm billig vermietet. Ich bin noch nicht mal Inspektor. Du kannst mich einfach Cocu nennen. Bon, Monsieur Cocu. Wie alt warst du damals? 13. Was war denn Monsieur van Gogh eigentlich für ein Mensch? Er sah gar nicht aus wie ein Künstler. Mehr wie ein Bauer. Wie sehen denn Künstler deiner Meinung nach aus? Früher lebten viele Maler in unserem Dorf. Also eine Art Künstlerkolonie? Monsieur van Gogh hat 3 Bilder von mir gemalt. Ach, kann ich die mal sehen? Ich weiß nicht, wo sie geblieben sind. Sie hatten meinem Vater nicht sehr gefallen. Und dir? Ich weiß nicht mehr. Kannst du dich noch an einen René Secretan erinnern? Mehr an seinen Bruder, Gaston. Warum an den? Das war auch so eine Künstlernatur. Du magst Künstler? Warst du in ihn verliebt? Wie kommen Sie darauf? Du kannst es mir ruhig sagen. No, wirklich nicht. Na gut, dann zu diesem René. Was ist mit dem? Wir haben einen anonymen Brief bekommen, in dem behauptet wird, dass dieser René Monsieur van Gogh damals ermordet habe. Ein Brief? Aus unserem Dorf? Nein, er wurde in Paris aufgegeben. Und was suchen Sie dann bei uns? Glaubst du, das stimmen kann, was in diesem Brief behauptet wird? wenn ich es mir recht überlege, durchaus. Ja. Weshalb traust du diesem René so etwas zu? Er war ein schlechter Junge, frech, eingebildet und hübsch. Ging auf ein teures Pariser Lyzeum, aber im Grunde ein böser Bube, ein hinterhältiger Bursche. Hat er dir was getan? Mir? Mhm. Nein. Aber er hat andere Mädchen aus Paris mitgebracht. Und denen hat er was getan? Nur wenn er gemerkt hat, dass Monsieur Van Gogh zugeguckt hat. Manchmal hat er ihm auch schmutzige Hefte und Bilder aus Paris mitgebracht. Und ihn betrunken gemacht. Hat Monsieur Van Gogh denn damals viel getrunken? Nur wenn René es bezahlt hat. Mein Vater hatte sich schon geweigert, weiter für ihn anzuschreiben. René hat Monsieur Van Gogh auch sonst böse Streiche gespielt. Streiche? Was für Streiche? Einmal hat er ihm eine Schlange in den Malkasten gelegt. Eine Schlange? Und sonst noch was? Heimlich Salz in den Kaffee geschüttet. Seine Pinsel mit Chili und Pfeffer eingerieben. Vor allem hat er sich über ihn lustig gemacht. Ihn aufgezogen, provoziert und beschimpft. Ein richtiger Quälgeist. Und wie hat Monsieur Van Gogh darauf reagiert? Manchmal ist er wütend geworden. Aber meist hat er nur gelacht. Und dann mit Gaston über Kunst geredet. Das hat René immer besonders gefuchst. Und er ist noch bösartiger geworden. Was meinst du damit? René hatte sich aus Paris ein Cowboy-Kostüm mitgebracht und eine Pistole. Dann hat er Monsieur wie einen feindlichen Indianer behandelt, ist immer um ihn herumgetanzt und hat getan, als ob er gleich auf ihn schießen würde. Das ist Monsieur Van Gogh aber dann doch zu bunt geworden und er hat ihm die Pistole weggenommen. Und René? Hat ihn beschimpft. Und auf Rache gesonnen. Renés Sekretär hat also ein Alibi für die Tatzeit? Er will die letzten Julitage 1890 bereits im Ferienhaus seiner Familie in Bayeux verbracht haben. Hat er denn Zeugen dafür? Bisher hat er nur seinen Bruder benannt. Dann sollte ich mal in die Normandie fahren. Später vielleicht. Erstmal recherchierst du in Auvers weiter. Nimm dir diese Tochter von seinem damaligen Hausarzt vor, Marguerite Gachet. Und dann schaust du dir diesen anderen möglichen Tatort genauer an, von dem die beiden Frauen gesprochen haben. Vielleicht lassen sich dort ein paar der vielen Ungereimtheiten besser erklären. Ich habe hier nochmal zusammengestellt, was alles gegen einen Selbstmord spricht. Es gibt keinen Abschiedsbrief. Warum hat er seine Malutensilien mitgeschleppt, wenn er sich erschießen wollte? Warum hat er nicht ein zweites Mal auf sich geschossen, sondern ist ins Dorf zurück? Warum sollte er sich in den Bauch schießen? 98% aller Selbstmörder schießen sich in den Kopf. Wie konnte er denn überhaupt... Was? Du musst morgen schon wieder in dieses Nest? Leider. Und in die Normandie muss ich auch noch. In die Normandie? Könnte ich da nicht mitkommen? Nein, das ist eine Dienstreise. Aber vielleicht könntest du alleine hinfahren. Alleine? Hui. Sozusagen an meiner Stelle. Und was soll ich doch? Ein Alibi überprüfen. Ist alles nicht sehr kompliziert, aber wichtig. Ob die Sekretärbrüder die letzten Julitage 1890 dort verbracht haben. Vor 7 Jahren. Genau. Wer soll das noch wissen? Du wirst das schon herausfinden. Ich weiß nicht recht. Wenn wir davon ausgehen, dass die beiden Damen recht hatten und dieser Bauernhof hier der tatsächliche Tatort war, würden sich dann gewisse Ungereimtheiten besser erklären lassen? Nun... Zumindest wäre der Rückweg für den Schwerverletzten entschieden kürzer nicht so anstrengend gewesen. Außerdem würde es plausibel machen, warum man damals weder die Staffelei noch die Tatwaffe gefunden hat. Denn man hat danach ja nur in der entgegengesetzten Richtung gesucht. Und diese Straße hier führt nach Pontoise? Zur Bahnstation. Dort hat Van Gogh immer seine Postsendungen aus Paris abgeholt. Außerdem liegt das Sommerhaus der Sekretärs an diesem Weg. Aber das bedeutet, Die Secretan-Brüder und Van Gogh könnten sich zum Tatzeitpunkt auch rein zufällig hier über den Weg gelaufen sein. Und die Secretan-Brüder hätten auch genügend Zeit gehabt, nachträglich alle Spuren zu verwischen. Ja. Gehen wir ins Dorf zurück. Was können Sie mir über Marguerite Gachet erzählen? Sie ist jetzt fast 30 und pflegt ihren kranken Vater. Wenn der nicht bald stirbt, wird sie vermutlich als alte Jungfer enden. Dabei gab es damals Gerüchte, dass Van Gogh etwas von ihr wollte und es deshalb zum Bruch mit ihrem Vater kam. Übrigens ist der Alte gerade zur Behandlung in Saint-Rémy und Marguerite allein zu Hause. Aber nein, das ist nur die halbe Wahrheit. Der Rest, unser üblicher Dorfklatsch. Es kam nie zu einem wirklichen Bruch zwischen Vincent und meinem Vater. Im Grunde mochten sie einander sehr und waren bis zum Ende befreundet. Mein Vater hatte viel Verständnis für Künstler, hat ja auch selber gemalt und schon andere Maler verarztet. Die zeitweiligen Streitereien zwischen beiden waren meistens nur Missverständnisse und hatten ganz andere Gründe. So? Welche denn? Der tiefere war wohl, dass Vincent meinen Vater als seinen behandelnden Arzt nicht ganz ernst nahm. Weshalb nicht? Er hielt ihn selbst für nervenkrank und war der Meinung, dass nur Gesunde Kranke heilen könnten. Auf welche Krankheit behandelte Ihr Vater Monsieur Van Gogh eigentlich? Laut Entlassungsschreiben von Saint-Rémy war Vincent dort wegen Epilepsie, Trunksucht und Schizophrenie eingewiesen worden. Was mein Vater konkret mit ihm machte, weiß ich nicht. Sie haben sich über solche Sachen immer auf Holländisch unterhalten. Sie haben vorhin von der halben Wahrheit gesprochen, Mademoiselle. Was war die andere Hälfte? Ach, das meinen Sie. Ja, es stimmt. Vincent hatte mir den Hof gemacht. Er hat mich gemalt. Sehen Sie das Bild dort neben dem Fenster mit dem Klavier? Als mein Vater dahinter kam, war er strikt dagegen und hat Vincent das Haus verboten. Oh, weshalb so rigoros? Vermutlich aus einem ähnlichen Grund. Er hielt Vincent wohl nicht mehr für heilbar und wollte seine einzige Tochter, wie Väter so sind. Hm. Aber er hat ihn dann immer noch zum Mittagessen eingeladen. Und wie standen Sie selbst zu Monsieur Van Gogh? Ich? Ich war eine dumme Gans und gehorchte. Vincent war kein wahnsinniges Genie, aber ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Er wirkte grob, war aber gutmütig, allerdings unkonventionell und eigensinnig bis zur Sturheit. Es war nie einfach mit ihm. Vincents Lieblingsstück. Formidable. Er bewunderte Wagner. Mit seiner Malerei war er ständig unzufrieden. Wollte immer besser werden und Neues versuchen. Ein harter, ehrlicher Arbeiter. Deshalb hat er ja auch so viele arbeitende Menschen gemalt. Seine Bergarbeiter und Bauern. Er hat sie geliebt. Nicht nur geachtet. Nur wenn er betrunken war oder seine Anfälle bekam, wurde er unberechenbar, sogar gefährlich. Ich glaube, ich hatte damals auch Angst vor ihm. Sind die anderen Bilder hier auch von ihm? Ja, alle. Da Vincent völlig mittellos war, hat er damit seine Arztrechnungen bei meinem Vater beglichen. Und dieses Porträt? Stellt meinen Vater dar. Das dort in der Ecke ist ein Selbstporträt, das er meinem Vater geschenkt hat. Verzeihen Sie, aber war Monsieur Van Gogh nicht schon etwas alt für Sie? Vincent war erst 37. Oh, pardon. Aber auf diesem Selbstporträt, da sieht er doch viel älter aus. Er hatte auch schon viel durchgemacht. Die Auseinandersetzungen mit seinem Vater und der Kirche. Seine Probleme mit Frauen und Freunden. Seine mangelnde Anerkennung als Künstler. Glauben Sie, dass er Selbstmord begangen hat? Mein Vater muss jedenfalls davon überzeugt gewesen sein. Sonst hätte er sich ja später, als gewisse Leute ihm vorwarfen, Vincent falsch behandelt zu haben, mit jeder anderen Todesvariante entlasten können. Außerdem hatte Vincent wohl ein halbes Jahr zuvor, als er aus der Nervenheilanstalt von Saint-Rémy zu uns kam, gerade 2 Selbstmordversuche hinter sich. Wissen Sie genaueres darüber? Nein. Vincent soll versucht haben, sich zu vergiften. Aber sowas hat er nur während seiner Anfälle getan. Die konnten dann 2 bis 4 Wochen dauern. Danach war er wieder klar. Voller Tatkraft und hat nur noch gemalt, wie ein Berserker. Als hätte er etwas nachzuholen und nicht mehr viel Zeit. Und zum Zeitpunkt seines Todes, da war er aber gesund. Er hat jeden Tag ein neues Bild gemalt. Eins immer erstaunlicher als das andere. Aber er lebte in ständiger Angst vor einem Rückfall und hat wohl auch wieder ziemlich getrunken. Wie denken Sie selbst in Bezug auf seinen Selbstmord? Seine Erfolglosigkeit und seine finanzielle Misere bedrückten ihn sehr. Und Vincent war überzeugt, dass Maler erst anerkannt und gekauft werden, wenn sie tot sind. Obwohl sein Bruder alles versucht hatte, um ihn ins Gespräch zu bringen. Vincent hätte sich so gern für alles revanchiert, was Theo für ihn getan hatte. Sie meinen, deshalb könnte er sich auch selbst... Vielleicht hat er mit dem Gedanken gespielt. Andererseits war er viel zu gläubig dazu. Obwohl er mit seiner Kirche gebrochen hatte. Aber ich denke, dass er am Ende zutiefst unglücklich und verzweifelt war. Gab es dafür einen konkreten Anlass? Sein jüngerer Bruder Theo hatte geheiratet und uns hier ein paar Wochen zuvor mit seiner Frau und dem Säugling besucht. Dabei hat er Vincent alles vor Augen geführt, was der sich auch für sich selbst ersehnte. Ich glaube nicht, dass Vincent eifersüchtig auf das Glück seines Bruders war. Aber er muss damals erkannt haben, dass ihm selbst das für immer versagt bleiben würde. Kurz vor seinem Tod war Vincent noch einmal bei Theo in Paris. Dort muss es Streit auch mit der neuen Frau gegeben haben. Jedenfalls kam er völlig verstört zurück. Worum dieser Streit ging, das wissen Sie aber nicht? Nein. Vincent hat nicht darüber gesprochen. Sagen Sie bitte, Madame van Gogh, was ist eigentlich beim letzten Besuch Ihres Schwagers hier in Paris passiert? Warum fragen Sie das? Weil Ihr Schwager damals sehr verstört und verzweifelt in sein Dorf zurückgekehrt sein soll. Die Beziehung zwischen den beiden Brüdern war zeitlebens sehr innig und tief. Anscheinend hatte Vincent Angst, dass ich mich zwischen sie drängen könnte. Aber diese Angst war unberechtigt? Theo hatte sich endlich zu dem Versuch durchgerungen, sich als Kunsthändler selbstständig zu machen. Und da brauchten wir dann selbst jeden zu. Also haben Sie Ihren Mann bedrängt, seine finanziellen Zuwendungen an seinen Bruder einzuschränken? Was heißt bedrängt? Naja, vorher hatte Ihr Mann seinen Bruder immer freiwillig unterstützt. Freiwillig? So kann man es auch nennen. Über 10 Jahre lang. Aber Sie sollten Vincents Bettelbriefe und Hilferufe mal lesen. Ich habe das anfangs auch toleriert. Theo glaubte nun mal als Einziger an das Genie seines Bruders. Und da der im wirklichen Leben immer gescheitert war, hat Theo so etwas wie eine doppelte Verpflichtung gefühlt. Wobei war sein Bruder denn gescheitert, Madame? Nun, überall. In seinen Lehrstellen im Kunsthandel, in seiner Kirche, erst bei seinem Theologiestudium, dann als Hilfspfarrer und Laienprediger bei seinen Bergarbeitern in der Bourinage, selbst an den verschiedenen Kunstakademien. Er wollte sich weder den akademischen Regeln noch dem Zeitgeschmack anpassen. Deshalb hat er zu seinen Lebzeiten auch nur 1 oder 2 von seinen 800 Gemälden verkauft. Und woher wissen Sie das alles, Madame? Damals kannten Sie die Brüder van Gogh doch noch gar nicht. Ich sortiere gerade den Briefwechsel zwischen den beiden. Sie haben sich im Laufe von 18 Jahren über 650 Briefe geschrieben, sehr persönliche Briefe. Wenn Vincents Bilder einmal berühmt werden sollten, wird sich die Welt vielleicht auch dafür interessieren. Ich überlege jedenfalls, ob ich sie nicht veröffentlichen soll. Ihr Mann ist ein halbes Jahr nach seinem Bruder gestorben. Ui. Wenige Monate nach Vincents Tod hatte er einen geistigen Zusammenbruch. Wir mussten ihn in eine Nervenheilanstalt bei Utrecht bringen. Dort ist er dann im Januar. Mein Mann war noch keine 33 Jahre alt. Was hatte er denn für eine Krankheit? Genau, das weiß man nicht. Ich vermute, etwas Ähnliches wie sein Bruder. Vielleicht war es auch erblich, bei beiden. Wahrscheinlich werde ich Theo nach Auvers umbetten lassen. Dann können sie dort für immer Seite an Seite liegen. Sagen Sie bitte, Madame, Sie haben von 800 Bildern gesprochen. Wie viele Selbstporträts waren darunter? Warten Sie. Jedenfalls eine Menge. Vielleicht an die 50. Und wie viele Porträts seines Bruders hat Vincent gemalt? Kein einziges, das ich kennen würde. Haben Sie eine Erklärung dafür? Wollen Sie nachträglich einen Keil zwischen die beiden treiben? Warum sollte ich? Es ist mir nur aufgefallen. Wenn Sie den Briefwechsel zwischen den Brüdern gelesen hätten, kämen Sie nie auf derartige Gedanken. Eine andere Frage, Madame. Bei unserer ersten Begegnung sagten Sie, dass Sie bis zu diesem anonymen Brief von einem Selbstmord Ihres Schwagers überzeugt gewesen wären. Warum eigentlich? Nun, mein Mann wurde gleich nach Vincents Verwundung von Dr. Gachet nach Auvers gerufen. Er verbrachte dann den ganzen letzten Tag am Sterbebett seines Bruders. Sie müssen sich noch einmal ausgesprochen haben. Und dabei soll Vincent immer wieder betont haben, dass er selbst für seine Verletzung verantwortlich sei und man niemand anderen beschuldigen sollte. Und Ihr Mann hat auch später nie Zweifel an dem Selbstmord geäußert? Schließlich soll Ihr Schwager ja tief religiös gewesen sein. Sie haben einander immer vertraut. Warum sollte Theo gerade an diesem Wort seines Bruders zweifeln? Lassen sich Bilder von Malern, die ermordet wurden, eigentlich besser verkaufen als von Selbstmördern? Sie sollten sich was schämen, junger Mann. Musste das sein, Cocu? Merken Sie nicht, dass diese Frau nur noch an seinem und ihrem eigenen Denkmal baut? Künstlerwitwen müssen so sein, hat mir Mimi mal erklärt. Außerdem hat sie es bestimmt nicht leicht gehabt mit den beiden Männern. Vielleicht hat sie auch beide auf dem Gewissen. Wie meinst du das? Na nun, finden Sie das nicht etwas seltsam? Sie heiratet erst 89 in die Familie von Gogh ein. Und knapp 2 Jahre später sind beide Brüder tot. Und nun verwaltet sie 2 Erbschaften. Was willst du damit andeuten? Gar nichts. Aber wundern darf man sich doch wohl über derartige Umstände. Weißt du, okay. Bei allem berechtigten Misstrauen, ich mag derartige Spekulationen und Andeutungen nicht. Wir haben bisher jedenfalls keinen Grund, Madame irgendeine Mitschuld am Tode der beiden Brüder zu unterstellen. Ja? Jedenfalls keinen strafrechtlich relevanten. Sie haben ja so recht, Chef. Auch ein Gläschen, Kommissar? Danke, ich bin im Dienst. Ihr Bruder hat mir bereits erzählt, dass Sie beide zu dem Zeitpunkt, an dem Monsieur van Gogh ums Leben kam, in der Normandie waren? Hat er das? Oder hat er sich geirrt? War es doch etwas anders? No. Wenn mein Bruder das sagt, würde ich schon stimmen. Müssen Sie Ihren Bruder beschützen? Er ist mein Bruder, mein kleiner Bruder. War das Ganze vielleicht eine Art Unfall? Das weiß ich nicht. Ich war ja nicht dabei. Woran erinnern Sie sich? Wissen Sie, ich trinke in letzter Zeit etwas viel, zu viel. Da ist es mit meinem Gedächtnis nicht weit her. Bestimmte Dinge vergisst man nicht. Da haben Sie recht. Ich glaube, ich war noch beim Angeln. Deshalb ist René damals alleine vorausgegangen. Zum Gasthaus Ravoux. Als ich ihm schließlich folgte, kam er mir auf halbem Wege bereits wieder entgegen. Er schwenkte ein halb fertig gemaltes Bild in der Hand, wie eine Trophäe oder einen frisch erbeuteten Skalp. Dann berichtete er triumphierend, wie er es Vincent abgenommen hatte, nachdem er ihn mit ein paar Pistolenschüssen erschreckt und in die Flucht geschlagen habe. Wie üblich schien er das Ganze als eins seiner Indianerspiele zu sehen. Und Sie haben ihm diese Schilderung geglaubt? Da ich meinen Bruder kannte, ging ich weiter ins Dorf, um nach Vincent zu schauen. Bei den Ravoux sagte man mir, dass er eine Kugel im Bauch habe und zwei Ärzte bei ihm seien. Da ich mich irgendwie mitschuldig fühlte, kehrte ich in unser Landhaus zurück. Dort machte ich meinem Bruder klar, dass er Vincent ernsthaft verletzt haben musste. Doch René lachte nur, nahm das Ganze immer noch nicht ernst. Da Vincent allein ins Dorf zurück sei, könnte es ja so schlimm nicht sein. Und Sie? Was taten Sie? Wir warteten. Zwei Tage lang. Dann erfuhren wir, dass Vincent an seinem Bauchschuss gestorben war. Erst da begriff René, was er angerichtet hatte. Plötzlich beteuerte er, dass sich die Schüsse mehr aus Versehen aus der klemmenden Waffe gelöst hätten. Mitten in einer Rangelei, bei der er sich seine Pistole zurückholen wollte, die Vincent ihm am Vortag abgenommen hatte. Aber das haben Sie ihm nicht abgekauft. Wir erwarteten, dass jeden Moment die Polizei bei uns auftauchen würde, doch die kam nicht. Dann erfuhr ich, dass die Gendarmen einen ganz anderen Tatort hinter dem Friedhof nach Spuren absuchten. Endlich begriff ich, dass Vincent meinen Bruder nicht verraten, die Polizei vielleicht sogar auf die falsche Fährte gesetzt hatte. Wir beseitigten alle Spuren auf dem Weiler von Chaponval und verschwanden in die Normandie. Dort sorgte René dafür, dass uns die Einwohner ein Alibi geben würden. Warum, glauben Sie, hat Monsieur van Gogh Ihren Bruder nicht preisgegeben? Darüber habe ich auch lange nachgedacht. Mit welchem Ergebnis? Vielleicht hat er es für mich getan. Für Sie? Ja. Ich war außer seinem Dr. Gachet wohl der einzige Mensch in Auvers, mit dem sich Vincent über seine Malerei, überhaupt über Kunst, unterhalten konnte. Er suchte damals Gesellschaft und Anerkennung wie das tägliche Brot. Meine gefiel ihm offenbar. Deshalb tolerierte er wohl auch meinen Bruder und verzieh ihm alle Streiche und Bösartigkeiten, die der ihm antat. Nein, ich glaube, Vincent betrachtete seine Verwundung damals als eine Art Unfall, für den er keinen anderen verantwortlich machen wollte. Er wollte keine Rache, sondern Vergebung. Und für sich vielleicht Erlösung. So hat er mit seinem Schweigen selbst seinem Tod noch einen Sinn gegeben. Später behauptete mein Bruder übrigens, dass Vincent stockbetrunken gewesen sei und ihn zu seinen Schüssen provoziert habe. Heute denke ich, dass Vincent wahrscheinlich selber mit seinem Leben abschließen wollte. Ein bewusster Selbstmord, aber für ihn nicht in Frage kam. In seinen letzten Tagen sprach er viel über seinen Freund Gauguin, den Maler, der ihm am nächsten war. Kennen Sie Paul Gauguin? Leider nicht. Vincent träumte immer von einem Atelier des Südens, wo er mit anderen Malern zusammenleben und arbeiten wollte. Aber allein Gauguin war für ein paar Wochen zu ihm gezogen. Doch es ging nicht gut. Man zerstritt sich und Gauguin verzog sich in den Norden. Vincent wollte es noch einmal mit ihm versuchen, schlug vor, gemeinsam nach Madagaskar zu gehen. Doch Gauguin blockte ab. Vincent konnte diese Enttäuschung nur schwer verwinden. Vielleicht war er meinem Bruder also sogar dankbar. Würden Sie das alles auch vor Gericht aussagen? Sie wollen meinen Bruder jetzt nach 7 Jahren vor ein Gericht zerren. Manche Taten verjähren auch nach 7 Jahren nicht. Aber vielleicht sieht es ja auch das Gericht als einen unglücklichen Unfall an. Mein Bruder war damals erst 16 Jahre alt und wenn jemand ihn richten dürfte, wäre es Vincent gewesen, aber er hat es offenbar nicht gewollt. Warum sollte ich es dann tun? Vielleicht, um ihr Gewissen zu erleichtern? Mein Gewissen? Selbstachtung, Ehre und Stolz. Das alles habe ich schon lange verloren. Heute bin ich ein gescheiterter Schriftsteller, der von den Almosen und der Gnade seines kleinen, reichen Bruders lebt. Früher war er das schwarze Schaf der Familie, jetzt bin ich es. Sie haben mich nicht mal zu seiner Hochzeit eingeladen. Außerdem denke ich, dass sie mich im Ernstfall entmündigen und für unzurechnungsfähig erklären lassen werden. Im Übrigen dürfte René alles abstreiten, was ich Ihnen erzählt habe, als Fantasiegebilde eines versoffenen, ruhmsüchtigen und gescheiterten Dichters. Ich wäre kein brauchbarer Zeuge für Sie, Kommissar. Mit seinem Bruder können wir diesen René also nicht festnageln. In seinem momentanen psychischen Zustand kaum. Jedenfalls nicht vor Gericht. Deshalb ist diese Adeline Ravoux unsere letzte Chance. Und unsere Graphologen sind sich sicher, dass der anonyme Brief von ihr stammt? Ziemlich. Von allen Schriftproben, die uns dein Dorfgendarm besorgt hat, kommt sie als einzige in Betracht. Also werde ich nochmal mit ihr reden müssen. Das sollte dein Gesellenstück werden, Cocu. Dann auf nach Auvers. Viel Glück. Danke. Ach übrigens, Chef. Mimi wird ein paar Tage in die Normandie fahren. Was will sie denn da? Sich erholen. Und vielleicht könnte sie sich dabei auch ein bisschen in Bayeux umhören. Wie bitte? Ich dachte, weil... Du willst Mimi in unsere Ermittlungen reinziehen? Nein, nicht direkt. Ich dachte nur, weil ich sie mal für was anderes als ihre Kunstflausen interessieren sollte. Haben Sie doch gesagt. Aber nicht dafür. Eins wollen wir festschreiben, ein für alle Mal. Meine Tochter wird nie, ich wiederhole, niemals in unsere Polizeiarbeit hineingezogen. Haben wir uns verstanden? Ja, ich... Wie Sie wollen, ich verspreche es. Na gut. In die Normandie kannst du später fahren. Jetzt ist erst einmal Adeline Ravoux in Auvers an der Reihe. Wird gemacht, Chef. Er hat mich angeschnauzt wie ein... So habe ich ihn noch nie erlebt. Du musst ihn verstehen. Was muss ich verstehen? Also jetzt hör mal gut zu. Du weißt, dass meine Mutter gestorben ist, als ich noch ganz klein war. Hast du mir mal erzählt? Ja, bei einem Unfall. Mein Vater hat mir aber nie erzählt, was das für ein Unfall war. Immer wenn ich ihn danach gefragt habe, ist er ausgewichen oder hat abgelenkt. Erst später hat ein alter Kollege von ihm angedeutet, dass mein Vater als ganz junger Assistent aus übertriebenem Ehrgeiz meine Mutter bei einem seiner ersten Fälle als Lockvogel eingesetzt und benutzt hat. Und dabei offenbar fühlt er sich auch heute noch schuldig dafür. Und hat so reagiert. Dann verstehe ich einiges. Gib es endlich zu, Adeline. Du hast diesen anonymen Brief geschrieben. Aber ich? Wie kommen Sie darauf? Sieh mal, wir haben bei unserer Polizei besondere Wissenschaftler, Graphologen. Die kennen sich mit Handschriften aus und werden vor Gericht beweisen, dass nur du diesen Brief geschrieben haben kannst. Auch wenn du deine Handschrift verstellt hast. Ich? Oui. Ich? Ja. Ich war es. Warum? Weil ich mich rächen wollte. Wofür? Ich hatte von Renés bevorstehender Heirat in der Zeitung gelesen. Ja. Und? René ist war meine erste Liebe. Also aus Eifersucht? Er hatte mich damals verführt und entehrt. Er hat dich geschwängert. Das habe ich erst später bemerkt. Wo ist dein Kind? Im Himmel. Du hast abgetrieben. Ich war erst 13. Mein Vater hätte mich totgeschlagen. Hast du René Secreton damals gesagt, dass du ein Kind von ihm erwartest? Er ist nach Monsieur Van Goghs Tod nie wieder in Auvers aufgetaucht. Und warum dieser Brief? Anonym. Ich war mir nicht sicher. Wobei? Ich war an dem Nachmittag, als das mit Monsieur Van Gogh passierte, mit René verabredet gewesen. Aber er hatte mich sitzen lassen. Dafür kam Monsieur Van Gogh mit einer Kugel im Bauch nach Hause. Ich wusste sofort, dass die nur von René sein konnte. Warum warst du da so sicher? Weil es am Tag zuvor Streit zwischen den beiden gegeben hatte. Worum ging es? Um die Pistole. Die nie gefundene Tatwaffe. Eigentlich gehörte sie René. Er hat damit immer angegeben vor mir auf Krähen, Eichhörnchen und Fische geschossen, obwohl sie oft klemmte, nicht richtig funktionierte. Manchmal hat er auch auf Monsieur Van Gogh gezielt, um ihn zu reizen. Deshalb hatte der sie René am Tag zuvor weggenommen. René war sauer und hat Rache geschworen. Vielleicht wollte er sie mit Gewalt zurückholen. Adeline, das sind Spekulationen. Aber du bist dir sicher, dass René Secreton an diesem Tag noch in Auvers war? Ui. Obwohl du soeben gesagt hast, dass er nicht zu eurer Verabredung erschienen ist. Dafür kam doch sein Bruder ins Gasthaus und hat sich nach Monsieur Van Goghs Befinden erkundigt. Aber mit deinen eigenen Augen hast du René an diesem Tag nicht gesehen. No, aber die beiden waren doch immer zusammen. Und wenn René seinen Bruder vorschickte, musste er mit dem Tod von Monsieur Van Gogh zu tun gehabt haben. Wenn du davon so überzeugt bist, warum hast du deinen anonymen Brief nicht direkt an die Polizei geschickt? Weil ich mich geschämt habe und nichts beweisen kann. Wofür hast du dich geschämt? Für meine Rachegelüste. Als ich den Brief zur Post nach Paris bringen wollte, bin ich nochmal am Grab von Monsieur auf unserem Friedhof vorbeigegangen und habe ihn gefragt, ob ich recht tue. Aha. Und was hat dir Monsieur Van Gogh geantwortet? Nichts. Und da hast du dich entschlossen, den Brief an Madame Van Gogh zu schicken? Oui. Im letzten Moment. Aber warum? Was war der Sinn? Es sollte so eine Art Gottesurteil werden. Wenn Monsieur Van Gogh René nicht verraten hatte, habe ich das Recht dazu? Zumal ich ja nicht dabei gewesen war. Trotzdem, bist du bereit, das alles auch vor Gericht auszusagen? Ich weiß nicht. René ist heute ein reicher und bedeutender Mann. Mein Herr Bruder kann Ihnen so viel Unsinn erzählen, wie er will. Er ist krank. Außerdem lügt er. Warum sollte er lügen? Weil er mir meinen Aufstieg, meine Erfolge nicht gönnt. Weil er nicht verkraften kann, dass aus mir etwas geworden ist. Während er als Papas ehemaliger Liebling auf der ganzen Linie versagt hat. Aber Mademoiselle Adeline Ravoux kann bezeugen, dass Sie zum strittigen Zeitpunkt noch in Auvers waren. Dann werde ich diesem kleinen, geilen Aas eine Verleumdungsklage an den Hals hängen. Auch wegen dem anonymen Brief. Dieses kleine, geile Aas hat als 13-Jährige heimlich ein Kind abtreiben müssen, das Sie ihr gemacht hatten. Frauen behaupten vieles. Sie bleiben also dabei, dass Sie bei Monsieur Van Goghs Ende gar nicht in der Nähe des Tatorts, sondern bereits in der Normandie waren. Natürlich. Wir werden das überprüfen, Monsieur Secreton. Tun Sie das, Herr Kommissar. Dann werde ich also nach Bayeux fahren. Ich weiß nicht recht, ob der Aufwand lohnt. Aber wenn wir Renés Alibi nicht erschüttern können, haben wir kaum eine Chance vor Gericht. Wir wissen ja nicht einmal, ob Madame Van Gogh überhaupt Anzeige erstatten will. Von einem bin ich immer noch nicht recht überzeugt. Glauben Sie wirklich, dass ein Opfer seinen Mörder nicht preisgeben will, wenn es ihn kennt? Da niemand dabei gewesen ist, wissen wir nicht mal, ob es wirklich ein Mord war. Ich habe noch mal im Polizeiprotokoll der ersten Vernehmung nachgelesen. Auf die Frage, ob er sich selbst habe töten wollen, antwortete Van Gogh auf seinem Totenbette wörtlich: Ich denke schon. Und dann fügte er noch hinzu: Beschuldigt niemand anderen. Nun ja, Das lässt natürlich alle möglichen Auslegungen zu. Tja. Außerdem, mein lieber Cookie, es gibt so manches im Leben, über das man lieber den Mantel des Schweigens decken sollte. Ach, du wirst es noch lernen. Wenn Sie meinen, Chef. Und? Was soll ich jetzt machen, Herr Kommissar? Sie können Anzeige bei der Staatsanwaltschaft einreichen. Unsere Ermittlungen und alle Indizien sprechen dafür, dass René Secretan ursächlich für den Tod ihres Schwagers verantwortlich war. Jedenfalls mit der größten Wahrscheinlichkeit. Werden Sie das vor Gericht beweisen können? Einen unmittelbaren Tatzeugen haben wir leider nicht. Und ich will Ihnen nicht verschweigen, Madame, dass Monsieur Secretan angekündigt hat, mit allen Mitteln, um seine Ehre und für seine Unschuld kämpfen zu wollen. Was bedeutet das? Er wird alle seine Beziehungen spielen lassen. Notfalls versuchen, unsere Zeugen einzuschüchtern und unglaubwürdig zu machen. Er hat viele Möglichkeiten und seine Heirat verschafft ihm leider noch mehr. Also werden wieder unschuldige Menschen unglücklich werden? Das ist nicht auszuschließen, Madame. Denn wie heißt es doch, vor Gericht und auf See sind wir alle in Gottes Hand. Dann wollen wir Monsieur Secretans Schicksal auch darin belassen. Was möchten Sie damit sagen, Madame? Dass ich nicht den Racheengel spielen will, sondern Vincents Beispiel folgen werde. Wenn er keine Vergeltung wollte, warum sollte ich sie dann wollen? Van Goghs Schweigen, Kriminalhörspiel von Christoph Prochnow. Es sprachen Kommissar Joubert, Jürg Löw, Cocu, Matti Krause, Mimi, Hanna Plass, sowie Nils Beckmann, Norbert Beilharz, Boris Burgstaller, Susanna Fernandes Ginebra, Manuel Harder, Caroline Junghans und Svenja Liesau. Komposition Michael Rodach. Ton und Technik Burkhard Pizzalandek und Claudia Peike. Regieassistenz Beate Becker. Regie Andrea Ghetto. Produktion Deutschlandradio Kultur 2015.